الحمد لله رب العالمين، لا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في اليوم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إن شاء الله فاتا نجمع العلوم والحكم في التحديث. فن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تسزكت رسول الله صلى الله عليه وسلم erzählte uns, und da ist der bestätigte Wahrhaftige, der eine von euch wird seine Schöpfung im Bauch seiner Mutter 40 Tage lang als Samen gesammelt. Seine Schöpfung wird im Bauch seiner Mutter 40 Tage lang als Samen gesammelt. Dann wird es zu einer Anhängsel, genau das gleiche, also auch 40 Tage. Dann wird es seinen Klumpen, das gleiche, 40 Tage, yani. Dann schickt Allah Azzawajal zu ihm den Engel und er gibt ihm Seele, yani, er gibt ihm die Seele und er wird mit 4 Worten befohlen. Er schreibt sein Risk, also das, was er von Gaben bekommt, und seine Tat und sein Alter, ja, wie lange er lebt und ob er glücklich oder unglücklich oder glücklich wird. So bei Allah, außer ihm keinen anderen Gott gibt. Der eine von euch handelt mit den Taten von Ahlul Jannah, so dass zwischen ihm und ihr, also der Jannah, keine Entfernung mehr ist, außer eine Armbreite. Jedoch überholt ihm das Buch, also das, was geschrieben wurde. So handelt er mit den Taten von Leuten des Feuers und er kommt in ihr rein. Und der eine von euch handelt mit den Taten von den Leuten des Feuers, so dass zwischen ihm und ihr nichts außer einer Armbreite ist, dann überholt ihm das Geschriebene oder das Buch und so handelt er mit den Taten der Leute von Jannah und er kommt in ihr rein. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. In Rajab rahimahullah sagt, dieser Hadith ist muttafaqun ala sahatih. Yani, es gibt Einigkeit über seine Authentizität. Yani, ob der, ja, okay. Und die Umma hat ihn angenommen. Yani, es gibt keine Meinungsverschiedenheit über ihn. So der überliefert von Amash, von Zayd ibn Wahb und von Ibn Mas'ud. Okay. Und von dem Weg von Ibn Mas'ud, also durch die Überlieferung von Ibn Mas'ud, wurde es von Ash-Shaykhan in ihren Sahih, al-Bukhari und Muslim, überliefert. Und es wurde von Muhammad ibn Zayd al-Asfati überliefert. Er sagte, ich sah den Nabi sallallahu alaihi wasallam im Traum. Ich sagte, ja Rasulallah. Und dann, ja Rasulallah, der Hadith von Ibn Mas'ud, den er von dir erzählt hat. Er sagte, Haddathani Rasulullah und so weiter, dann hat er Haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und er ist der bestätigte Wahrhaftige, صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم bei dem außer ihm es kein Gott gibt, ich habe ihm das erzählt. Dreimal hat er das gesagt. Und dann hat er gesagt, möge Allah Amish vergeben, so wie er das auch erzählt hat. Und möge Allah denjenigen vergeben, der das erzählt hat vor Al-Amash und überliefert hat vor Al-Amash und so weiter. Und der das nach ihm überliefert hat. Und es wurde auch von Ibn Mas'ud, von anderen Überlieferungsketten überliefert. So ist die Aussage von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der einer von euch seine Schöpfung oder die Schöpfung von jedem von euch im Bauch seiner Mutter 40 Tage lang als Samentropfen gesammelt, so wurde von den Tafsir davon von Ibn Mas'ud überliefert, Al-Amash überlieferte von Khaythama, von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, er sagte, wenn der Samen in der Gebärmutter fehlt, fliegt er in jedem Haar und Nagel. So bleibt es 40 Tage. Dann fällt es in der Gebärmutter. Dann wird es zu einer Angehängsel. Er sagte, so wird es gesammelt. Okay? Überliefert von Ibn Abi Hatim und anderen. Und es wurde in der Deutung von der Sammlung, also das Sammeln von der Schöpfung, also des Menschen, der mal voran mit einer anderen Bedeutung. So hat At-Tawarani und Ibn Manda in Kitab al-Tawhid von Hadith überliefert in Kitab al-Tawhid von Hadith Malik ibn al-Huwairith, dass der Nabi sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Allah Ta'ala will er einen Diener erschaffen, will dann und der Mann den Beischlaf mit der Frau hat, dann fliegt sein Wasser, yani sein Samen, in jeden, was heißt das jetzt? Also das ist jetzt schwierig zu sagen. In jeden Wurzel oder in jeder Vene oder Ader und Teil von ihr. Also fliegt sein Wasser in jeder Vene, in jeden Ader von ihr. Wenn dann der siebte Tag ankommt, sammelt ihm Allah und dann bringt er in jeder Vene von ihm, ja, Allah Azzawajal bringt ihm dann auf die Gestalt, die er will. Okay? Da steht das erklärt. Dann bringt ihm Allah Azzawajal nach dem siebten Tag, bringt ihm Allah Azzawajal, sammelt ihn und dann nimmt er seine Gestalt an. Okay? Und Ibn Jarir überlieferte, so wie Ibn Abi Hatim al-Tawarani von der Überlieferung von Muthar oder Muthar ibn al-Haytham, von Musa ibn Ali ibn Rabah, von seinem Vater, von seinem Opa, dass der Nabi sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, zu seinem Großvater, O du und du, was wurde dir geboren? Er sagte, ja Rasulallah, was soll mir schon geboren werden? Entweder ein Junge oder ein Mädchen. Er sagte, wem ähnelt er? Er sagte, oder was wird dir geboren? Ja? Er sagte, was soll mir schon geboren werden? Entweder ein Junge oder ein Mädchen. Er sagte, und wem ähnelt er? Oder es? Er sagte, und wem soll er schon ähneln? Entweder seine Mutter oder sein Vater. Da sagte der Nabi sallallahu alaihi wasallam, sag nicht dies. Wenn der Samen in der Gebärmutter ankommt, bleibt, bringt sie Allah bringt sie Allah von jedem Vorfahren zwischen ihr und Adam a.s. Hast du nicht gelesen oder hast du diesen Vers nicht gelesen? In jeder Gestalt auch immer, wie er will, erschafft er dich. In Surat al-Fitr, Vers Nummer 8. Auf jeden Fall, diese Überlieferung ist sehr schwach, schreibt Ibn Rajab. Und al-Bukhari sagt, es ist ein Hadith, das nicht bestätigt wurde. Er erwähnte eine Überlieferung von Musa ibn Ali von seinem Vater, dass sein Vater nicht Muslim geworden ist, außer in der Zeit von Abu Bakr. Das heißt, er ist kein Sahabi. Und seine Aussage, dass er ein Angehängsel wird danach, das heißt auch 40 Tage, und das Angehängsel ist ein Stück vom Blut. Dann wird er zu einer, muss ich wieder schauen, zu einem Klumpen, was, und das ist ein Stück Fleisch, yani. Dann schickt Allah Azzawajal zu ihm den Engel. Bevor ich da weitermache, übrigens diese 40 Tage wurde wissenschaftlich nach meinem Wissen Allah allem yani bestätigt, dass der die ersten 40 Tage ist er nur ein Samen und dann wird er zu was? Zu einem Angehängsel. Und dann wird er, das ist ein, wie Blut, ja, und dann wird er zu einem Embryo, ja, ne, Stück Fleisch. Okay? Mudra. Okay. Dann schickt Allah Azza wa Jal zu ihm den Engel. Und er bringt ihm Geselle. Und er wird mit vier Sachen oder mit vier Worten befohlen, der Engel, dass er sein Rizq, sein Alter, yani wie lange er lebt, und seine Taten und ob er unglücklich oder glücklich wird. So weist dieser Hadith darauf, dass der Mensch in 120 Tage sich seine Schöpfung yani stattfindet, weil 40 Mal. Mal 3 sind 120 Tage in drei Etappen. Ja? In jede 40 Tagen kommt eine Etappe. So ist er in die ersten 40 ein Samen und dann ein Anhängsel und dann ein Klumpen in der dritten 40. Und nach der 120 Tagen bekommt er die Seele. Und er wird, und für ihn wird diese vier Sachen geschrieben. Und Allah Azza wa Jalla erwähnt im Koran in vielen Stellen diese, ja, diese Etappen der Schöpfung. So sagt Allah Azza wa Jalla zum Beispiel in Surat al-Hajj, Vers Nummer 5, O ihr Menschen, wenn ihr über die Auferweckung im Zweifel seid, so haben wir euch aus Erde erschaffen, hierauf aus einem Samentropfen, hierauf aus einem Anhängsel, hierauf aus einem Klumpen gestaltet und umgestaltet, um es euch klar zu machen. Okay, Surat al-Hajj, Vers Nummer 5. Und er erwähnte diese drei Etappen, also der Samen, Anhängsel und Klumpel in verschiedenen Stellen des Korans. Okay, und in anderen Stellen hat er noch mehr sogar Etappen erwähnt. So sagt Allah Azza wa Jalla in Surat al-Mu'minun. Jetzt muss ich jetzt raussuchen, verzeiht mir. Sagt Allah Azza wa Jalla in Surat al-Mu'minun. Wir erschufen den Menschen aus Lehm. Wir erschufen den Menschen aus Lehm. Hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen aus einem festen Aufenthaltsort. Okay? Oder aus einem geschützten Ort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einer Anhängsel, dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen, dann schufen wir aus dem kleinen Klumpen zu Knochen, dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch, hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segenreich ist Allah, der Beste der Schöpfung. Gibst du mir bitte meinen Akku? Von wo? Da, bitte. Da. Computer, ja. Okay. Da kann man brauchen. Ja. Okay. So sind dies sieben Etappen, die Allah Azza wa Jal in diesem Vers genannt hat, für die Schöpfung von Ibn Adam, dem Sohn Adams, bevor die Seele in ihm geblasen wird. Und Ibn Abbas radiallahu anhu hatte gesagt, der Sohn Adams wurde von sieben erschaffen. Also in sieben Etappen, man sagt. Und dann hat er immer diesen Vers rezitiert. Okay. Und er wurde über Verhütung gefragt, im Abbas. So hat er diesen Vers gelesen. Dann sagte er, wird jemand erschaffen, bevor in ihm diese Eigenschaft, bevor yani, er diese Etappen erreicht? Yani, er wurde gefragt, ob das ja eine Tötung ist oder sowas. Er hat gesagt, es ist noch nicht in der Schöpfung, denn es ist noch keine Schöpfung da. Okay? Und es wurde Rufa'at ibn Rafi' überlieferte, er sagte, Umar und Ali und Zubair und Sa'd und ein weitere von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam saßen zu mir und sie redeten über Verhütung. So sagten sie, es ist kein Problem dabei, es ist nichts. Da sagte ein Mann, sie behaupten, das ist ein Mau'udatu Sughra, das ist die kleine Tötung des Kindes. Okay, da sagte Ali, es kann nicht getötet werden, bis sie diese sieben Etappen erreicht hat. Okay, und dann nannte er diese Etappen. Dann sagte Umar, Sadaqta atalallahu baqa'ak, du hast die Wahrheit gesprochen. Okay, überliefert bei Daraqutni in den Mu'talaf al-Mukhtalaf. Und dann sagte Ibn Rajab, und eine Gruppe von Gelehrten, von den Fuqaha, haben der Frau erlaubt, die Schwangerschaft abzutreiben, solange sie nicht. Solange die Seele, und sie machten das wie Verhütung. Und dies ist eine schwache Aussage, und es ist nicht richtig, weil wenn es zu einer Schwangerschaft kommt, dann hat die Schöpfung schon begonnen. Okay? So hat es schon stattgefunden und du verhinderst das, so gehst du gegen die Schöpfung von Allah, also gegen seine Bestimmung. Während aber die Verhütung etwas, was noch nicht einmal erschaffen hat. Okay? Und Allah Azza wa Jal, wenn es nicht bestimmt hat, dann wird es auch mit Verhütung oder ohne Verhütung stattfinden oder nicht stattfinden. So wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, als er über Verhütung gefragt wurde, hat er gesagt, es ist kein Tadel über euch, wenn ihr könnt verhüten. Es ist kein keine Seele außer dass Allah Azza wa Jal sie erschaffen hat. Okay. Und in Rajab al-Hanbali sagt, und unsere Gefährten, yani die Hanabila, legten fest, dass wenn das Embryo so ein Angehängsel wird, dann ist es der Frau nicht erlaubt, es abzutreiben, weil er schon zu einem, zu der, weil die yani Erschaffung von ihm schon begonnen hat, im Gegensatz zu der zu den Samen. Dann bleiben wir dabei, inshallah. Das reicht für heute. Genau, ehrlich gesagt, müde. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير.